aus der akustischen Bibliothek. Siegfried Wischnewski liest von Patricia Highsmith Barbaren. Sonntag. Das war für Stanley Hubble der Tag zum Malen. Es war der einzige Tag, der ihm dazu blieb, denn in der Woche arbeitete er in einem Verlag für Fachzeitschriften und Samstag half er seinem Vater in dessen Eisenwarenhandlung in Brooklyn. Sehr ernst nahm er seine Malerei nicht. Es war im Grunde mehr eine Beschäftigungstherapie, die ihm der Arzt wegen seiner Nerven angeraten hatte. Nach 6 Monaten hatte er immerhin schon einige Fortschritte gemacht. An einem Sonntag Anfang Juni war er dabei, ein Selbstporträt, weißes Hemd, grüner Hintergrund, zu vollenden. Es war größer als das erste Selbstporträt und viel besser gelungen. Auch die linke Augenbraue hochgezogen und etwas betrübt hatte er gut herausgebracht. Die Augen waren nun fertig. Hellbraun, leicht bekümmert, eindringlich und hoffnungsvoll. Jetzt blieb noch die Aufhellung an der Seite der langen, leicht gebogenen Nase und dann die Schattierung des Hintergrundes. Er hatte etwa 20 Minuten gearbeitet, gerade lange genug, um die Pinsel anzufeuchten und die Farben auf der Palette zu mischen, als er die Männer kommen hörte, die seitlich am Haus entlang über den schmalen Fußweg stampften. Er zögerte einen Augenblick. Seine Gedanken waren noch bei der Aufhellung der Nasenseite, während er schon halb hinhorchte, wie viele es nun wohl heute waren. »Mach es lieber gleich«, sagte er sich und beugte sich über die Leinwand. Die linke Hand hielt den Rahmen, die rechte lehnte sich auf den linken Unterarm. Die Spitze des Pinsels berührte den Nasenrücken. Plopp. Die ersten 15 Minuten brauchten sie immer zum Anwärmen mit hartem Ball und Sporthandschuhen. Stanley hielt den Pinsel an und machte eine Pause. Er hoffte, der Lärm werde nachlassen und wusste doch, dass die Hoffnung vergeblich war. Das Gebrüll ging weiter. 20 Fuß unter seinem Fenster. Sie schrien sich aufmunternde Worte zu, gröhlten und feuerten einander an. Stanley fuhr zusammen, als hätten ihm die Worte gegolten. Vor 2 Wochen hatte er mit den Männern einen Wortwechsel wegen der Büsche gehabt. Einer von ihnen war darüber gefallen, als er nach dem Ball langte und als Stanley das sah, hatte er hinuntergerufen, Lassen Sie doch die Hecke in Ruhe. Das war ihm einfach so entfahren und er bedauerte, sich nicht viel stärker ausgedrückt zu haben. Alle hatten nach oben geblickt und gerufen, was fällt denn dem ein da oben? Gehört der Platz vielleicht Ihnen? Sie sind wohl hier der Gärtner, was? Stanley schob sich so nah ans Fenster, dass er den unteren Teil der Steinmauer sehen konnte, die den Platz auf der entfernteren Seite abgrenzte. Vor der Mauer standen 5 kleine Büsche, ein wenig fröstelnd und verloren. Aber immerhin, sie standen noch dort im Boden, jedenfalls in diesem Augenblick noch. Stanley hatte sie dort eingepflanzt. Er hatte sie in einer steinigen Ecke des Hofplatzes da unten am Ende des Durchgangs bei den Mülleimern gefunden, wo sie sich mühsam am Leben hielten, und hatte sie umgepflanzt. Keiner war mehr als 2 Fuß hoch, aber es waren unzweifelhaft Heckenpflanzen. Aus 2 Gründen hatte er sie umgesetzt, um die hässliche Mauer zu verdecken und um den Pflanzen ein wenig Sonnenschein zu verschaffen. Eine winzige Geste zur Verschönerung einer Stelle, die im Grunde nicht zu verschönern war, aber er hatte es doch getan und es hatte ihn befriedigt. Die Männer unten schienen zu wissen, dass er sie gepflanzt hatte. Vielleicht, weil er hinuntergerufen hatte, sie sollten vorsichtig sein. Und auch weil der Hausverwalter, der nie aufzutreiben war und sich höchstens mal um die Mülleimer kümmerte, nicht auf die Idee gekommen wäre, Heckenpflanzen vor eine Steinmauer zu setzen. Vom Fenster aus konnte Stanley die Männer gut sehen. Es waren heute 5, die sich beim Spielen auf dem schmalen Rechteck verteilten und einander den Ball zuwarfen, ohne System und Spielregeln. Und das hieß, dass von den 5 4 die ganze Zeit nach dem Ball schrien. Sie waren alle etwa 30, 2 hatten schon den Anflug eines Bauches. Einer der Dicken hatte rote Haare und das war auch der mit der lautesten und unangenehmsten Stimme. Am meisten schrie aber der Dunkle in den Blue Jeans. Der hörte überhaupt kaum auf zu johlen, auch wenn er den Ball auffing und weiterwarf. Von seinen Kumpanen schien schon keiner mehr hinzuhören, wenn er irgendwas rief. Der Rothaarige hieß Frankie und der Dunkle hieß Bob. Das hatte Stanley gehört. Zwei von den anderen hatten genagelte Schuhe. Sie tobten herum und johlten, während sie dem Ball nachjagten. Sie warfen die Knie hoch und ruderten mit den Armen. Warum schaute er sich das bloß an, fragte sich Stanley. Er warf einen Blick auf seine Uhr. Es war erst 20 nach zwei. Bis fünf spielten die sicher noch. Stanley merkte, wie er innerlich anfing zu zittern und besah sich seine Hände. Sie waren ruhig. Er trat wieder an die Staffelei. Das Bild war jetzt nichts als Farbe und Leinwand. Die Stimmen hörte man so laut, als wären sie hier im Zimmer. Er ging an das eine Fenster und machte es zu. Das andere musste offen bleiben. Es war zu heiß. Jetzt wurde irgendwo über ihm ein Fenster geöffnet und wie auf ein Schlachtsignal spannte sich Stanleys Rücken. Der Mann da oben war auf seiner Seite. Er trat ein wenig vom Fenster zurück und blickte hinunter auf den Hof. Hallo, Sie da unten! Wissen Sie nicht, dass Sie hier nicht Ball spielen dürfen? Hier wollen Leute schlafen! Ich hol die Polizei, wenn Sie nicht bald verschwinden! Es war der Nachtwächter, Mr. Collins. Aber seine Drohung war ganz wirkungslos. Und das wussten sie alle. Stanley hatte sich schon vor 4 Wochen einmal mit einem Polizisten unterhalten und ihm von den sonntäglichen Ballspielern berichtet. Der Polizist hatte gelächelt. Es war ein nachsichtiges Lächeln voller Verständnis für die Spieler und nur gemurmelt, wenn Leute sonntags Ball spielen wollten, so sei da nichts zu machen. Wieso eigentlich nicht, dachte Stanley. Wozu war denn unten seitlich am Haus eine Tafel angebracht, auf der die Polizeibehörde Ballspielen untersagte? Wie stand es mit dem Recht friedliebender Bürger, die ihren Sonntagnachmittag gern in Ruhe zu Hause verbrachten? Gab es nicht eine Anti-Lärm-Kampagne in New York? Aber alle diese Fragen hatte er dem Polizisten gar nicht erst gestellt, denn er war sich darüber klar, dass der Polizist zu der gleichen Gattung gehörte wie die Ballspieler, nur dass er eben Uniform trug. Sie schrien immer noch, die 5 unten und Mr. Collins oben. Stanley stützte die Handballen auf den Mauersims vor seinem Fenster und lehnte sich hinaus, um mit seiner sichtbaren Gegenwart Mr. Collins zu unterstützen. Ist nichts Verbotenes! Hauen Sie doch ab, Mann! Ich hol die Polizei! Schließlich wohnen hier Leute, die zu arbeiten haben! Gibt's denn nirgendwo sonst einen Platz zum Ballspielen? Jeden Sonntag. Das ist ja zum Verrücktwerden. Ach was, der Teufel soll sie holen. Stanley blickte hinab auf den gebeugten, sommersprossigen Rücken des rothaarigen Mannes, der sein Hemd ausgezogen und die Hände auf die Knie gestützt hatte. Widerlich sah er aus. Der weiße Rücken voll brauner Sommersprossen, die fetten Muskeln glänzend vor Schweiß. Ich hätte einen Revolver, dachte Stanley. Auch heute wieder. Ich würde auf sie anlegen. Nicht gerade totschießen oder schwer verwunden, aber einen Schrecken würde ich ihnen einjagen, der sie von hier vertreibt. Ein Aufschrei aus 5 Kehlen ließ ihn zusammenfahren. Er konnte nicht mehr nachdenken. Er flog an allen Gliedern. Er trat ins Badezimmer und fuhr sich am Waschtisch mit einem nassen Tuch übers Gesicht. Dann kam er zurück und schloss auch das andere Fenster. Aber geschlossene Fenster machten bei dem Lärm wenig aus. Wieder beugte er sich über die Staffelei und berührte mit der Pinselspitze den hellen Fleck am Nasenrücken. Die Pinselhaare waren steif und hart geworden. Er tauchte sie in das Näpfchen mit dem Terpentin. Stanley legte den Pinsel nieder. Er hatte an der Nase einen großen weißen Fleck hinterlassen. Mit zitternden Fingern versuchte er, das Weiße mit einem Tuch zu entfernen. Unten verstärkte sich jetzt das Geschrei. Es klang, als lägen sich alle 5 in den Haaren. Stanley blickte hinaus. Frankie und der andere Dicke rangelten vor den Büschen um den Ball. Mit einem wilden, fast kreischenden Auflachen stürzte der Rothaarige in die Büsche und heulte auf, als die Zweige ihn streiften. Stanley riss das Fenster auf. Wollen Sie sich bitte mit der Hecke in Acht nehmen? Der Rothaarige riss einen Busch aus dem Erdreich und schleuderte ihn in Stanleys Richtung. Die anderen lachten laut auf. Sie dürfen die Büsche nicht kaputt machen. Die sind Allgemeingut. Wieso dürfen wir nicht? Lassen Sie das! Halt doch die Schnauze! Ich hab Durst. Ihr holt was zu trinken. Der Rothaarige holte mit dem Fuß aus und schleuderte einen weiteren Busch hoch in die Luft. Setzen Sie die Büsche wieder hin! Sofort! Hol doch deine Scheißbüsche selber! Stanley lief durchs Zimmer, riss die Tür auf und rannte die Treppe hinunter nach draußen, wo er sich plötzlich im hellen Sonnenlicht mitten auf dem Hof fand. Stellen Sie die Büsche wieder hin! Stellen Sie sofort die Büsche wieder an Ihren Platz! Mensch, guck mal hinter! Hör bloß auf, Mann! Na komm, los, Joey, wir machen weiter. Der Ball traf Stanley an der Schulter, aber er merkte es kaum. Er wusste gar nicht, ob man ihn gemeint hatte. Körperlich war er keinem der Männer gewachsen und ganz sicher nicht allen fünf. Aber auch das war ihm kaum bewusst. Er war so von Sinnen vor Zorn, dass er es mit jedem Einzelnen oder mit allen zusammen aufgenommen hätte. Nur standen sie so weit auseinander, dass er nicht wusste, bei wem er anfangen sollte. Die fünf waren eine verstreute, mobile Armee, vertraut mit ihrem Einsatzgebiet. Stanley ging eilig auf den Seitenweg zu. Er merkte nichts von dem Ball, der von seinem Kopf abprallte, und von dem darauf folgenden lauten Gelächter. Dann stand er im kühlen, halbdunklen Treppenhaus, und sein Blick fiel auf den flachen Stein, der manchmal dazu benutzt wurde, die Eingangstür offen zu halten. Er nahm ihn an sich und stieg die Treppe hinauf. Aus dem Fenster wollte er ihn werfen, mitten unter die Ballspieler. Barbaren alle miteinander. Er legte die Hände, die den Stein festhielten, auf die Fensterbank. Der Mann in den Blue Jeans ging an der Mauer entlang und trat nach den wenigen Büschen, die dort noch standen. Offenbar wurde gerade eine Pause im Spiel gemacht. Oh, hier ist das Zeug. Einer der Dicken erschien, die Arme voller Flaschen. Kommt hier und holt euch was. Sie langten jeder nach einer Flasche, legten die Köpfe zurück und tranken. Man hörte das befriedigte Grunzen und Schmatzen. Stanley lehnte sich weiter hinaus. Genau unter seinem Fenster saß der Rothaarige auf einem Brett, das als Sitzbank über zwei Steine gelegt war. Den konnte er nicht verfehlen, dachte Stanley. Und fast im gleichen Moment hielt er den Stein ein wenig weiter hinaus und ließ ihn fallen. Beim Zurücklehnen hörte er den hässlichen, dumpfen Aufprall und dann einen überraschten Fluch. Scheiße! Wer war das? Mensch, Frankie! Was ist dir? Zeig mal her, Frankie! Ein Arzt! Deutlich drangen die Worte herauf. Stanley fuhr zusammen, als etwas durch das andere Fenster flog, von der Jalousie abprallte und zu Boden fiel. Es war ein Hühnerei großer Stein. Er hörte die Männer auf den Weg zukommen. Sicher stiegen sie jetzt die Treppe herauf. Er ballte die Fäuste und horchte auf die Schritte im Treppenhaus. Nichts kam. Plötzlich war es still geworden. Stanley setzte sich auf einen Stuhl und blieb minutenlang reglos sitzen. Der Stein hatte wohl ungefähr 8 oder 10 Pfund gewogen. Allermindestens konnte der Mann eine Gehirnerschütterung davontragen. Aber Stanley malte sich aus, dass die Schädeldecke zerschlagen und das Gehirn eingedrückt war. Vielleicht war er nach dem Aufprall überhaupt nur noch wenige Augenblicke am Leben geblieben. Stanley stand auf und trat an die Staffelei. Ohne Zögern machte er die Farbmischung für die ganze Nase zurecht, übermalte die misslungene helle Stelle und machte sich dann an den Hintergrund, den er in dunklerem Grün ausführte. Als er ihn fertig hatte, war die Nase so weit getrocknet, dass er die Aufhellung einfügen konnte. Das geschah mit schnellen, sicheren Strichen. Nirgends war ein Laut zu hören, bis auf seinen beschleunigten Atem. Er malte, als habe er nur noch 5 Minuten Zeit, als blieben ihm nur noch 5 Minuten, bevor sie kamen und ihn abholten. Um 6 war noch kein Mensch gekommen. Das Telefon hatte nicht geläutet und das Bild war fertig. Es war gut gelungen, besser als er erwartet hatte, und Stanley war erschöpft. Ihm fiel ein, dass er keinen Kaffee im Hause hatte und auch keine Milch. Wieder kroch die Furcht in ihm hoch. Ob sie unten schon auf ihn warteten, oder waren sie noch im Krankenhaus, wo ihr Freund gewiss im Sterben lag? Vielleicht war er schon tot. Man bringt einen Mann nicht deshalb um, weil er sonntags unter dem Fenster Ball spielt, auch wenn einem danach zumute ist. Stanley frühstückte meistens in einem kleinen Café, das zwischen seiner Wohnung und der Untergrundbahnstation lag. Am Montagmorgen sah er einen der Ballspieler. Es war der Mann, der meistens Blue Jeans trug, in dem Café. Er hatte Kaffee und Brötchen vor sich, als Stanley eintrat, und der Blick, mit dem er Stanley musterte und minutenlang festhielt, war so böse, dass auch andere Gäste aufmerksam wurden und die beiden beobachteten. Stotternd gab Stanley seine Frühstücksbestellung auf. Der Rothaarige war also doch noch nicht tot. Vermutlich schwebte er zwischen Leben und Tod. Wenn Frankie tot wäre oder wenn ihm überhaupt nichts fehlte, dann hätte ihn der Dunkelhaarige anders angesehen. Stanley trank seinen Kaffee aus und ging auf dem Weg zur Kasse an dem Mann vorüber. Er hatte erwartet, dass der andere ihm ein Bein stellen oder ihm zumindest irgendetwas nachrufen würde. Aber es geschah nichts. Als Stanley abends kurz nach 6 Uhr nach Hause kam, sah er zwei der Ballspieler, den dunklen vom gleichen Morgen und einen der dicken, der in normaler Kleidung wie ein Ringer aussah, auf der anderen Straßenseite stehen. Sie starrten ihn an, als er ins Haus ging. Oben in seiner Wohnung überlegte Stanley, was es zu bedeuten haben könne, dass sie sich dort aufgestellt hatten. War ihr Kumpan gerade gestorben oder war er dem Tode nahe? Kamen sie vielleicht gerade von seiner Beerdigung? Beide hatten dunkle Anzüge an, vielleicht ihre besten. Stanley horchte auf Schritte im Treppenhaus, aber es war nichts zu hören. Plötzlich sah Stanley, dass seine Fensterscheiben zerbrochen waren. Und jetzt sah er auch 3 oder 4 Steine, die zusammen mit den Glasscherben auf dem Teppich lagen. Auch auf seinem Bett lag ein Stein. Das am Sonntag zerschlagene Fenster hatte jetzt fast gar kein Glas mehr, und als er die Jalousie hochzog, sah er, dass von den oberen Hälften, die durch Holzfüllungen unterteilt waren, nur 2 oder 3 Rechtecke heil geblieben waren. Ruhig und systematisch machte er sich daran, die Steine und die größeren Glasscherben einzusammeln und in eine Papiertüte zu stecken. Dann holte er Besen und Schaufel und fegte alles auf. Am Schloss der Wohnungstür knackte es. Und Stanley versteifte sich. Wer ist da? Keine Antwort. Zuerst wollte er einfach die Tür aufreißen, dann merkte er, dass ihm dazu der Mut fehlte. Ein paar Augenblicke horchte er, aber es geschah nichts weiter und er beschloss, nicht mehr daran zu denken. Vielleicht hatte er sich alles nur eingebildet. Als er am nächsten Abend nach Hause kam, konnte er die Tür nicht öffnen. Der Schlüssel ließ sich zwar ins Schloss stecken, aber nicht einen Millimeter herumdrehen. Ob die da etwas hineingetan hatten, um den Schlüssel zu hemmen, war das vielleicht das Geräusch gewesen, das er gestern Abend gehört hatte. Er lehnte sich gegen das Treppengeländer und starrte auf den Schlüssel im Schloss. Was sollte er tun? Er packte den Schlüssel und bot seine ganze Kraft auf, und auf einmal ließ er sich drehen, die Tür ging auf. Am nächsten Abend standen dieselben beiden Männer, der Dicke und der Dunkelhaarige, der heute Blue Jeans und ein Hemd trug, auf der gegenüberliegenden Straßenseite, als Stanley nach Hause kam, und zu seinem Schrecken kamen sie über die Straße auf ihn zu. Der Dicke packte ihn am Jackett und hielt ihn fest. Hören Sie mal zu, Sie, was Sie am Sonntag gemacht haben. Dafür können Sie in den Knast kommen. Das ist Ihnen doch wohl klar, was? Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Ach nee, das wissen Sie nicht. Nein. Der Mann gab ihm einen Stoß und ließ ihn los. Stanley strich sein Jackett glatt und ging ins Haus. Wieder machte das Schloss Schwierigkeiten, doch als Stanley sich mit dem Mut der Verzweiflung daran machte, gab es langsam nach. Und als er den Schlüssel herauszog, hing ein dünner Gummifaden daran. Sie hatten das Schloss mit Kaugummi verstopft. Angewidert wischte Stanley den Schlüssel am Fußboden ab. Erst als er die Wohnungstür geschlossen hatte, setzte das Schütteln ein. Und noch während des Zitterns dachte er, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Sie waren also gar nicht hinter mir her. Zerschlagene Fensterscheiben und Kaugummi. Naja, die Polizei hatten sie nicht geholt. Ich habe natürlich gelogen, als ich behauptete, nicht zu wissen, wovon sie redeten, aber... ich habe die richtige Antwort gegeben. Polizisten hätte ich selbstverständlich nicht angelogen, aber die Polizei haben sie ja, die haben sie ja bisher nicht geholt. Langsam hob sich Stanleys Laune. Vermutlich machte der Rothaarige eine längere Krise durch. Die Männer sahen so merkwürdig gedämpft aus. Oder führten sie vielleicht Schlimmeres im Schild? Wenn er bloß wüsste, ob der Rothaarige im Krankenhaus war oder munter herumlief. Es war natürlich auch möglich, dass er gestorben war. Vielleicht waren die beiden Männer nicht ganz sicher, dass er, Stanley, es war, der den Stein geworfen hatte. Es hätte zum Beispiel auch Mr. Collins sein können, der über ihm wohnte. Und die polizeiliche Untersuchung stand noch bevor. Donnerstagabend traf Stanley beim Nachhausekommen Mr. Collins auf der Treppe. Mr. Collins war auf dem Weg zur Arbeit. Sein guten Abend klang kühl. Vielleicht hatte er von der Sache mit dem Stein gehört und betrachtete Stanley jetzt als Mörder oder zumindest als Psychopathen, der ohne weiteres jemandem einen 10 Pfund schweren Stein an den Kopf warf. Samstag arbeitete Stanley den ganzen Tag im Eisenwarengeschäft seines Vaters, ging dann in ein Kino und kam erst gegen 11 nach Hause. 2 der kleinen rechteckigen Scheiben im oberen Teil des einen Fensters waren zerbrochen. Das war nicht weiter schlimm. Er würde sie reparieren, wenn es kühler wurde. Er hätte es gar nicht gemerkt, wenn er nicht extra die Fenster inspiziert hätte. Sonntagmorgen schlief er lange. Er war am Abend zuvor sehr müde gewesen. Es war schon fast 1 Uhr, als er die Staffelei aufstellte. Er hatte vor, den Zwischenraum 2er Häuser zu malen, in dem ein Baum stand, den er von seinem Fenster aus gerade noch sehen konnte. Vielleicht war heute ein guter Tag zum Malen. Die Ballspieler kamen heute sicher nicht. Und wenn sie kamen, wenn sie sich nicht einen anderen Platz zum Spielen aussuchten, dann würden sie sich vermutlich doch etwas gemäßigt aufführen. Er war mit dem Entwurf in Kohle noch nicht ganz fertig, als er sie kommen hörte. Im ersten Augenblick dachte er, er habe sich geirrt. Es könne nur eine akustische Täuschung gewesen sein. Aber nein, lauter und deutlicher wurden die Stimmen auf dem schmalen Weg. Es war das charakteristische, angeberische Prahlen im Tonfall, das durch die halblauten Worte klang. Ein Stimmengemurmel, das ihm vertraut war, wie eine Einzelstimme. Er trat etwas vom Fenster zurück und wartete. Trotz lag in den lauten Rufen eine Herausforderung an jeden, der ihnen das Recht zum Spielen streitig machen wollte. Stanley trat näher ans Fenster und suchte mit weit geöffneten Augen nach dem rothaarigen Mann. Tatsächlich, da unten war er. Er trug einen Pflasterverband am Kopf, aber er schien genauso brutal energiegeladen wie immer. Stanley sah, wie er seinen Sporthandschuh einem der Kumpane zuwarf, der sich gerade bückte, sodass der Handschuh ihn im Gesäß traf, worauf brüllendes Gelächter folgte. Sie waren wieder da. Stanley setzte sich auf sein Bett, verwirrt, ratlos und plötzlich sehr müde. Er war froh, dass der Rothaarige nicht tot war, ehrlich froh. Und trotzdem, zugleich mit der Erleichterung, stieg ein Protest in ihm auf, eine bittere Empörung, die fast nach unvergossenen Tränen schmeckte. Stanley legte die Hände über die Ohren, hob die Füße auf sein Bett und schloss die Augen. Er lag krumm mit angezogenen Knien und versuchte ruhig und gelassen nachzudenken. Kampf war zwecklos, Auflehnung war sinnlos und Tränen ebenfalls. Dann fiel ihm etwas ein. Und er setzte sich auf. Hätte er doch die Büsche wieder eingepflanzt. Nun war es zu spät. Sie lagen seit 1 Woche offen auf dem Boden des Hofes. Ach, warum hatte er daran nicht gedacht? Diese eine Geste der Opposition, diese kleine Handvoll Schönheit vor so viel roher Gefühllosigkeit. Es wäre besser gewesen als nichts. In unserer Sendereihe aus der akustischen Bibliothek hörten Sie von Patricia Highsmith Barbaren. Es las Siegfried Wischnewski.